die Sonne untergeht, dann werden Träume wahr, wie im letzten Jahr. Schlanke Palmen wiegen sich im Wind, ein Boot fährt vorbei, denn heute Abend da gehörst du mir. Bella, bella, felicita, wunderschöner Sommertraum in Santa Monica. Bella, bella, felicita, einsam wie der Wind die Sehnsucht übers Meer. Bella, bella, felicita, felicita, leise klingen Lieder in unseren Herzen, erzählen vom Glück mit dir. Ein Gefühl erwacht, das ich vorher niemals gekannt. Etwas ist geschehen, seit ich dich gesehen. Wir träumen beide im Mondenschein, dein Lächeln macht mir Mut. Halt mich fest und bleib heute Nacht bei mir. Bella, bella, felicita, wunderschöner Sommertraum in Santa Monica. Bella, bella, felicita, einsam weht der Wind die Sehnsucht übers Meer. Bella, bella, felicita, felicita, leise klingen Lieder in unseren Herzen, erzählen vom Glück. Bella, bella, felicita, wunderschöner Sommertraum in Santa Monica. Bella, bella, felicita, einsam wie der Wind die Sehnsucht übers Meer. Bella, bella, felicita, felicita, leise klingen Lieder in unseren Herzen, erzählen vom Glück mit dir.